Gebunden war er auf die Bar fast 40 Jahre. Weder Arznei noch Quacksalberei machten ihn frei. Doch an einem Sabbattage trat Jesus zu ihm an die Trage. Und am Sabbat, da soll man doch ruhen. Am Sabbat darf keiner was tun. Doch Gott gönnt nie und nimmer sich Ruh, sein Werk will am Sonntag nicht enden. Gott setzt sich nie und nimmer zur Ruh, will jeden Tag spenden und senden. Zum lahmen Mann sprach Jesus da, du bist allein. Willst du fortan von aller Pein heil wieder sein, so geh und nimm deine Trage, sei frei von Krankheit und Plage, verkündige es fern und nah, was dir heut am Sabbat geschah. Doch Gott gönnt nie und nimmer sich Ruh, sein Werk will am Sonntag nicht enden. Gott setzt sich nie und nimmer zur Ruh, will jeden Tag spenden und senden. Die frommen Leute schrien voll Neid, das geht zu weit. Was du da tust, ist überhaupt heut nicht erlaubt. Frech trägst du dein Bett uns entgegen, anstatt der Ruhe zu pflegen, denn am Sabbat, da hast du zu Ruh, am Sabbat darf keiner was tun. Doch Gott kennt nie und nimmer sich Ruh, sein Werk will am Sonntag nicht enden. Gott setzt sich nie und nimmer zur Ruh, will jeden Tag spenden und senden. Aber der Mann lachte sie an, wies auf die Bar. Zeit um zu ruhen hat die Stund fast 40 Jahre. Ich bin ein Gelähmter gewesen, durch Jesus bin ich nun genesen. Der ließ mich nicht länger mehr ruhen, Gott wollte, ich sollte was tun. Doch Gott kennt nie und nimmer sich Ruh, sein Werk will am Sonntag nicht enden. Gott setzt sich nie und nimmer zur Ruh, will jeden Tag spenden und senden.